Erster, die Weisheit hat ein Haus gebaut. Sie hat 7 Säulen gemacht. Zweiter, sie hat Tiere geschlachtet. Sie hat Wein gemischt. Sie hat den Tisch gedeckt. Dritter, sie hat Dienerinnen geschickt. Sie rufen oben in der Stadt. Vierter, wer einfach ist, soll hierher kommen. Wer nicht klug ist, zu dem spricht sie. Fünfter, kommt, esst mein Essen. Trinkt den Wein, den ich gemacht habe. Sechster, lasst eure Dummheit. Dann werdet ihr leben. Geht den Weg der Klugheit. Siebter, wer einen Spötter belehrt, bekommt Ärger. Wer einen schlechten Menschen tadelt, schadet sich selbst. Rasse 8, tadle den Spötter nicht. Er wird dich sonst hassen. Tadle den Weisen, er wird dich lieben. Neunter, gib dem Weisen Rat, er wird klüger. Lehre den Guten, er lernt mehr. Zehnter, Weisheit beginnt mit Respekt vor Gott. Gott kennen ist klug. Elfter, durch mich lebst du lange. Du bekommst viele Lebensjahre. Zwölfter, bist du weise, ist das gut für dich. Bist du ein Spötter, trägst du die Folgen allein. Dreizehnte, Frau Torheit ist laut. Sie ist dumm und weiß nichts. Vierzehnter, sie sitzt am Tor ihres Hauses. Sie sitzt auf einem Stuhl oben in der Stadt. Fünfzehnter, sie ruft die Leute, die vorbeigehen. Sie ruft die Leute, die ihren Weg gehen. Sechzehnter, wer einfach ist, soll hierher kommen. Wer nicht klug ist, zu dem spricht sie. Siebzehnter, gestohlenes Wasser ist süß. Heimliches Brot schmeckt gut. Achtzehnter, aber er weiß nicht, dort sind Tote. Die Gäste von Frau Torheit sind im Tod,